欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果，德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, Frau Schmidt. Ich bin Lukas Bergmann. Wir haben heute einen Termin zur Besichtigung der Wohnung. Ach ja, Herr Bergmann. Kommen Sie bitte herein. Das ist der Flur. Und hier geht es ins Wohnzimmer. Die Wohnung wirkt sehr hell. Wie hoch ist eigentlich die Warmmiete? Die Warmmiete beträgt 850 Euro. Darin sind die Nebenkosten bereits enthalten. Das klingt fair. Gibt es auch ein Kellerabteil, in dem ich mein Fahrrad abstellen kann? Ja, zu jeder Wohnung gehört ein abschließbares Kellerabteil. Wunderbar. Und wie sieht es mit der Kündigungsfrist aus? Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Muss ich beim Einzug eine Schufa-Auskunft vorlegen? Ja, das ist üblich. Außerdem benötigen wir einen Einkommensnachweis. Kein Problem. Ich habe alle Unterlagen dabei. Kann ich sie Ihnen gleich geben? Gerne. Wenn alles passt, können wir den Mietvertrag bald unterschreiben. 刚才这段对话非常实用。我们来看看里面的重点。首先是第一句提到的 Besichtigung， 这就是看房的意思。 没错，接着 Lukas 问了租金。在德国，我们常说 Warmmiete， 也就是包含了 Nebenkosten， 杂费之后的总租金。施密特太太说租金 beträgt， 也就是总计为850欧元，其中已经 enthalten， 包含了杂费。 这里 Lukas 还问到了一个很棒的问题，关于地下室隔间。 Das Kellerabteil， 他用了一个关系子句搭配介系词。 In dem ich mein Fahrrad abstellen kann。 这里的 In dem 指的就是那个隔间，这就是关系子句搭配介系词的用法。 非常准确。接着他们谈到 Kündigungsfrist。 也就是退租通知期，法律规定通常是3个月。而在德国租房，房东通常会要求你 vorlegen， 也就是出示一些文件。 对，像是信用调查报告 Schufa-Auskunft， 还有收入证明 Einkommensnachweis。 我们可以练习一下情态动词的被动语态，例如 Die Unterlagen müssen vorgelegt werden， 意思是文件必须被出示。 最后 Lukas 说他已经准备好了所有的 Unterlagen 文件，这样就能赶快签合约了。大家在德国找房时，这些单字和句子真的非常重要。 希望大家都能顺利找到心仪的公寓。我们下次见。